Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 15. März 1792. Ich warte mit Ungeduld nur auf den Eintritt der milderen Jahreszeit, um dir etwas Bestimmtes von unserer Ankunft zu schreiben. Die enorme Kälte, welche seit etlichen Tagen einriss, beschwert mich sehr und weckte die Krämpfe im Unterleib wieder auf. Meine Motionskur habe ich deswegen auch noch nicht anfangen können, ob ich gleich seit 8 Tagen ein eigenes Pferd habe. Ich werde es mitbringen, um meine tägliche Bewegung auch in Dresden fortzusetzen, und ich wünschte, dass du dich auch entschließen könntest, diese Spazierritte mitzumachen. So würden wir manche Stunde fürs Gespräch gewinnen, und deine Gesundheit würde sich wohl dabei befinden. Auch der 30-jährige Krieg wird mich zu dir begleiten, denn wenn ich zu rechter Zeit fertig werden soll, so darf ich jetzt keinen Tag daran verlieren. Doch hoffe ich, dieser Arbeit nicht über 5 Stunden des Tages widmen zu dürfen. Ganz besitzt sie mich nicht, und meine besten Stunden werden auf etwas Gescheiteres verwendet, was du mündlich erfahren sollst. Ich bringe wahrscheinlich einen jungen Dänen mit, der sich ein Jahr lang in Jena aufgehalten, um mit der Kantschen Philosophie aufs Reine zu kommen. Diesen Sommer reist er nach Kopenhagen zurück, um dort als Professor angestellt zu werden und das neue Evangelium zu predigen. Du wirst einen sehr denkenden Kopf und einen gründlichen Kantianer in ihm finden. Halte also immer deine Philosophie parat. Er bleibt vielleicht 8 Tage in Dresden, wo er die Merkwürdigkeiten gern in unserer Gesellschaft sehen möchte, und ich bin gewiss, dass du ihm gern einige Stunden gönnen wirst. Mit dem Haseschen Produkte weiß ich in der Tat nichts anzufangen. Als Poesie ist es mittelmäßig, und der Wert, den es etwa für den Musiker haben kann, gibt ihm in der Thalia kein Verdienst. Wem soll ich zumuten, es zu lesen? Sieh also zu, wie du es mir wieder vom Halse schaffen kannst. Das Ungewitter, das sich in Berlin gegen die Allgemeine Literaturzeitung zusammenzog, hat sich noch glücklich zerstreut, und hoffentlich werdet ihr in Dresden ein Beispiel daran nehmen. Der Kurfürst wird doch seiner Stadt Leipzig nicht so feind sein, um einen Schritt gegen die Bücherfreiheit zu tun, der dem Leipziger Buchhandel so gewiss schaden würde, als es gewiss ist, dass er seinen Zweck verfehlt. Jetzt wird der Tod des Kaisers große Bewegungen bei euch machen, und in der Tat ist es für unser deutsches Reich keine unwichtige, sowie für uns Schriftsteller und alle Freunde der Denkfreiheit eine sehr ersprießliche Begebenheit. Lebe wohl, meine Lotte grüßt euch alle aufs Freundlichste, dein S.